1. Kaum jemand hat der Botschaft geglaubt, die wir verkündeten, und die Macht des Herrn wurde nur wenigen offenbart. 2. Wuchs vor Gott wie ein junger Trieb oder ein Wurzel aus trockenem Boden heran, was sein unscheinbar Herkunft betonte, a bisas weder ein beendruckend Gestalt noch ein Schönheit, die Anseher Aufmerksamkeit erregt hat. 3. A word verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann wolle lead, der mit Krankheit vertraut war, man wante sich von ihm ab, die so geringgeschätzt word, das wir in fur bedutungslos hielten. 4. Denik trugger anseer Krankheiten und lud anseer Schmerzen auf sich, wir jedoch hielten in fur von Gott bestraft, geschlagen und geplagt. 5. Word jedoch wegen anseerer Übertretungen durchbot und aufgrund anseerer Verschuldungen zermahnt, die Straf, die ans Heil bringen sollte, lag auf ihm, und durch sein Wunden word ans Heilung zu teil. 6. Wer all itten wie scharf her, in dem jeder seinen eigenen Weg ging, der Herr jedoch least die should von uns allen auf in treffen. 7. Obwohl misshandelt word, beugte sich willig und oft nicht seinen Mund nicht, vergleichbar einem Lamm, das zur Schlachten geführt word, oder einem Schaf, das vor seinen Scheren verstummt. 8. Durch unterdrückung und ein ungerechtes Urteil word hinweggenommen, doch kaum jemand unter seinen Zeitgenossen bedacht, das ausdem Land der lebenden Jerison word, weil die Abtrünnigkeit meines Volks in zum Tod traf. 9. Man gab im sein Grab bei den Gottlosen und Jubeltaten, obwohl Akinele unrecht begann gen und kein Falschheit in seinem Mund gehabt hat. 10. Es war jedoch der Will des Herrn, in Zuse Malmen und im Lied Zuse Fugen. Wenn sich selbst als Schuldopfer darbringt, word er nach kommen sehen, ein langes Leben führen und das Vorhaben des Herrn durch in gelingen. 11. Nach der Musel seiner Seele word er Erfüllung finden. Durch sein Erkenntnis word er der Gerecht, mein Knecht, weil er zur Gerechtigkeit verhelfen und ihr Verschuldungen auf sich laden. 12. Die Schuld word ich im einen Anteil unter den großen Geben und word mit einer zahlreichen Skar die Bute teilen, weil er sein Leben dem Tod hingaben sich unter die Frevler Zahlen ließ, obwohl er die Sünden weil er Getrigen und für die Frevler Furbit eingelegt hat.